Die Ausländer und China-Koreaner, die am 21. Kim Jong-il-Festival teilnehmen, besuchten Mangyongdae, Geburtsort von Präsidenten Kim Il-sung. Außerdem besichtigten sie die Pyongyanger Seitenspinnerei Kim Jong-suk, das Museum über den Sieg im Vaterländischen Befreiungskrieg und die weiteren.